Das war super. Wir sind ja wie Wildlein. Wirklich, das war ganz toll. Und jetzt geht's weiter. One, two, one, two, three, four. Wer die am Bass? Conny, blass die Eisenkanne. Was ist denn bloß im Studio los? Die Lichter gehen plötzlich aus. Das Fritzi weiß Bescheid und schreit. Das ist der Oberaffe Klaus. Auf eurem Bildschirm um kurz nach 10. Da gibt's den großen Affenkampf zu sehen. Auf eurem Bildschirm um kurz nach 10. Da gibt's den großen Affenkampf zu sehen. Und macht den ZDF-Rabatz. Wir schlafen ihn im Damenklo, doch er entwischt mit einem Satz. Auf eurem Bildschirm um kurz nach 10. Da gibt's den großen Affenkampf zu sehen. Auf eurem Bildschirm um kurz nach 10. Da gibt's den den Zirkus hier, den Klaus macht einfach, was er will. Da bringt er nett Bananeneis, das macht den tollsten Affen still. Auf eurem Bildschirm um kurz nach 10, da gibt's den großen Affenkampf zu sehen. Auf eurem Bildschirm um kurz nach 10, da gibt's den im Programm. Die Fernsehgucker atmen auf. Da springt der Klaus zum Bildschirm raus.